WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 11. August 1897. Der Geburtstag der britischen Schriftstellerin Annette Blyton. Philip Mannering lag mutterseelenallein unter einem Baum auf einem Hügel, als er plötzlich ganz deutlich eine Stimme hörte. Kannst du nicht die Tür zumachen, du Trottel? Sagte die Stimme höchst ungeduldig. Und wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dir die Schuhe abputzen sollst? Die Tür aufmachen? Mitten auf einer Wiese? Sich die Schuhe abputzen? Philip ist verwirrt, etwa 3 Seiten lang. Dann entdeckt er einen hübschen weißen Papagei mit einer ständig auf- und abwippenden gelben Federhaube auf dem Kopf. Mit seinen großen schwarzen Augen sah er zu Philip herunter, den Kopf zur Seite geneigt, den geschwungenen Schnabel zu einem Krächzen halb geöffnet. Der freche Vogel Kiki gehört zu einer Gruppe von 4 Kindern, die sich hier zum ersten Mal treffen und in mordsspannende Geschichten verwickelt werden. Das Buch »Die Insel der Abenteuer«, 1944 in Großbritannien erschienen, wurde 1950 in Deutschland veröffentlicht. Und plötzlich kannte auch hier fast jedes Kind den Namen der Autorin, Enid Blyton. Die schrieb an ihre deutsche Verlegerin, »Es ist seltsam, dass, gleichgültig in welchen fremden Ländern die Bücher erscheinen, sie sehr bald allgemein beliebt sind, obwohl sie ihrem ganzen Charakter nach rein britisch sind. Ich schließe daraus, dass Kinder sich im Grunde genommen überall gleichen. Erst wenn wir erwachsen sind, weichen unsere Ansichten so voneinander ab.« Kinder, diese besondere Spezies, eingesponnen in eine eigene Welt, wenige Jahre nur, bis die Erwachsenenrealität sie daraus verdrängt. Doch bis dahin sollen sie sich darin verstecken können, verzaubern lassen. Und sie, Enid Blyton, wollte ihnen mit ihren Büchern dabei helfen. I always wanted to write for children, but it never occurred to me as a child that I would ever be famous. Ich wollte für Kinder schreiben, dachte aber nie, dass ich berühmt werden würde. Ich habe es genossen, meinen beiden jüngeren Brüdern Geschichten zu erzählen. Und von daher kam wohl die Idee zu schreiben, wenn irgendwie möglich. Ein hübsches Bild. Die ältere Schwester, die den 2 jüngeren Brüdern Geschichten erzählt und sich damit als zukünftige Erfolgsautorin zu erkennen gibt. Aber dahinter lauert noch eine ganz andere Geschichte. Eine seelische Katastrophe. Enid Mary Blyton wurde in London geboren, am 11. August 1897, heute vor 115 Jahren. Der Vater war Kaufmann und Enid liebte ihn abgöttisch. Eine verwandte Seele, lebenshungrig, vielseitig interessiert, Musikliebhaber, leidenschaftlicher Leser und Naturkundler. Doch plötzlich war er weg. Über Nacht, ohne Abschied, zu einer anderen Frau. Für die Tochter ein Trauma. Und das ertrug sie nur, weil sie sich wie ein kleines Kind in eine andere, schönere Welt flüchtete, ihre Fantasie. Darum dieses Zerbrechliche in ihren Geschichten, diese ja vollgestopfte Idylle, von der man merkt, das hat so gar nichts mit der Realität zu tun. So der Blyton-Kenner und Kinderbuchexperte Otto Brunken, Professor an der Kölner Universität. Es ist ein reiner Zufluchtsort und da hat sie sich, glaube ich, auch immer wieder zurückgezogen. Sie hat ja auch nie diese Widersprüche, die in ihrem tatsächlichen späteren Leben bestanden, zu ihrer Literatur überhaupt irgendwie thematisiert. Nun muss das Werk eines Autors nicht unbedingt seine Biografie widerspiegeln, aber später stellte Enid Blyton ihre Kindheit und Jugend gerne als leuchtendes Beispiel hin, geschönt und umgeformt in ein kleines Paradies. In »Die Geschichte meines Lebens« schreibt sie, »Jedes Wochenende ging ich mit meinem Vater hinaus. In der Erinnerung scheint es mir, als wären die Tage immer sonnig und warm und der Himmel so blau wie die Kornblumen im Garten gewesen.« Der Vater wollte sie unbedingt zur Pianistin machen, doch als sie 17 war und einmal Freunde auf dem Lande besuchte, schleppten die sie mit in die Sonntagsschule. Und dort erzählte sie den Kindern Geschichten, so wie früher ihren Brüdern. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie an diesem Nachmittag. Enid Blyton wurde Lehrerin, schrieb Erzählungen, Romane, Gedichte, anfangs ohne jeden Erfolg. Nur der Verlagslektor Hugh Pollock glaubte an sie Und 1922 erschien ihr erstes Buch Child Whispers, Kindergeflüster. 1924 heiratete sie Pollock, bekam zwei Töchter und gab den Job als Lehrerin auf. Eine Wahl zwischen Beruf und Familie war bei mir zum Glück niemals nötig, weil man Bücher auch zu Hause schreiben kann. Ich bin aber sicher, dass ich notfalls meine Familie vorgezogen hätte, denn dorthin gehörte ich vor allem. Noch so eine Lebenslüge, denn um nichts in der Welt hätte sie das Schreiben aufgegeben. Es war ihre Rettung vor allen schmerzhaften Erinnerungen aus den Depressionen nach dem Tod ihres Vaters. Zu ihrer Mutter und den Brüdern hatte sie danach jeden Kontakt abgebrochen. Sie seien gestorben, erzählte sie einfach. Ähnlich gespalten reagierte sie bei ihren Töchtern. Sie benutzte sie als Probeleser, um die Wirkung ihrer Geschichten zu testen und um nach außen hin heile Familie spielen zu können. Ansonsten aber war sie eine eiskalte und völlig egomane Frau, besessen von ihrer Literatur, ihrem eigenen Kinderreich. Das sind alles Idyllen sozusagen, die sie produziert, die sicherlich kompensieren sollen, was ihr in ihrer Kindheit widerfahren ist oder auch was sie nachher mit ihren eigenen Töchtern gemacht hat. Da soll es ja ähnlich zugegangen sein. Ihr Mann flüchtete sich in den Alkohol. 1942 wurde die Ehe geschieden. Wenn er die Schuld auf sich nehme, hatte sie Hugh Pollock versprochen, könne er seine Kinder jederzeit besuchen. Sie log. Fast 15 Jahre lang verhinderte sie, dass die Töchter Kontakt zum Vater hatten. Fast übergangslos ersetzte sie auch ihren ersten Ehemann durch den zweiten, den Arzt Kenneth Darrell Waters. Ihre Leser aber erfuhren nur: Wir haben glücklicherweise alle Sinn für Humor. Und jeder bringt mit seiner guten Laune eine frische Atmosphäre ins Haus. Keiner bockt oder ist missgestimmt. Ich glaube, egoistischen und missmutigen Kindern fehlt oft ein gemütliches Heim und jemand, der sie umsorgt und ihnen zuhört. Diese mit reizender Wärme gemalte schöne Fassade behielt sie unbeirrt bei. Ein lebensnotwendiges Gerüst, denn Enid Blyton war mittlerweile nicht nur die meistgelesene Autorin Großbritanniens, sie war auch eine moralische Institution. Meine Liebe zu Kindern ist die Grundlage meiner ganzen Arbeit. My love of children is the whole foundation of all my work. Ihren Erfolg hatte sie sich seit den 30er Jahren unbeirrt und systematisch erarbeitet. Sie schrieb Bücher wie am Fließband, war weniger Schriftstellerin als eine ganze Industrie, wie Professor Otto Brunken meint. Sie hat ja ein ganzes Netzwerk sich aufgebaut. Sie hatte eine eigene 14-täglich erscheinende Zeitschrift mit ihrem eigenen Namen. Und dann gab es diese unzähligen Enid Blyton-Clubs in karitativer Art mit eigenem Abzeichen und auch Subskriptionssystemen, die teilweise nicht nur nach 10, sondern nach 100.000 zählten und im Tier- und Umweltschutz aktiv waren, die natürlich alle auch dafür sorgten, den Namen Blyton in die Welt zu tragen. Und doch konnte Enid Blyton nur so erfolgreich sein, weil ihr die Kinder mit Begeisterung in ihre Bücherwelt folgten. Wie sieht euer Haus aus? Wollte Lucy wissen. Es ist uralt, bestimmt ein paar hundert Jahre alt. Heruntergekommen, riesig und total unübersichtlich. Es liegt ganz oben auf einer steilen Klippe. Und bei jedem Sturm denke ich, gleich bricht es auseinander. Aber ich habe es sehr gern. Wir wohnen sehr abgelegen und den ganzen Tag hat man die Schreie der Seevögel im Ohr. Eine Szenerie, geheimnisvoll, romantisch und typisch für viele Blyton-Bücher. Fast immer müssen die Kinder, zwei Jungen, zwei Mädchen plus ein Tier, während der Ferien ungeheuer gefährliche Situationen meistern. Durch Mut, Ideenreichtum und bedingungslose Freundschaft bringen sie Diebe, Schmuggler, Kindesentführer oder Spione zur Strecke. Unheimlich gerissen, der Kerl, sagte Bill. Aber diesmal haben wir ihn geschnappt. Und das haben wir nur diesen vier cleveren Kindern zu verdanken. Echt komisch, sagte Jack. Wir sind auf die Toteninsel gefahren, um einen Riesenalk zu finden. Und stattdessen finden wir eine Verbrecherbande, die im Bergwerk Falschgeld druckt. Diese Grundkonstellation hat Enid Blyton wieder und wieder variiert. Ein ganz eingeschränktes Spektrum von Themen, die in häufig verwechselbaren Plots verarbeitet werden. Und meistens geht es dabei darum, das Abenteuerliche in realer Umwelt zu entdecken oder um von Kindern aufgedeckte Geheimnisse oder kriminalistische Verwicklungen. Wobei, und das ist auch immer ganz wichtig, in jedem Werk, die Blyton dem Streben der Kinder nach Anerkennung und Selbstständigkeit Rechnung trägt. Aber gerade Erkennbarkeit und vertraute Wiederholung machen auch den Reiz dieser Bücher aus. Fast alle erschienen als Reihe, weil die Kinder mehr lesen wollten. Schulgeschichten von Hanni und Nanni, von den Helden in Büchern, die das Geheimnis schon im Titel tragen. Geheimnis um ein blaues Boot, um die Efeu-Villa, den nächtlichen Brand. Von den fünf Freunden, die eine Schatzinsel erforschen, Entführer jagen, auf Schmugglerjagd gehen. Oder von den spannenden Ereignissen in den Abenteuerbänden mit Kiki, dem frechen Papagei. I take my typewriter and I put it on my knee. Ich setze meine Schreibmaschine auf die Knie, denke ein bisschen nach, meine Finger legen sich auf die Tasten und dann schreibe ich los, ohne Pause. Enid Blyton war eine besessene Schreiberin. Sie schrieb wie in Trance. Für ein Buch brauchte sie nur eine Woche. Oft arbeitete sie an mehreren gleichzeitig. Dazu die vielen Kinderbriefe, die sie so entzückten und die sie möglichst alle beantwortete. Wie schafft sie das? Fragte man sich. Mit Ghostwritern? Sie protestierte empört. Sie habe nicht einmal eine Sekretärin. I should say the most important quality I possess is my ability to get right to the hearts of children. And enable them to see things in the right way. Meine größte Begabung ist, die Herzen der Kinder zu erreichen und sie erkennen zu lassen, was richtig ist. Aber was heißt hier richtig? Darüber brach nach dem Zweiten Weltkrieg ein erbitterter Streit aus. Veraltet und handwerklich schlecht gebaut, tobten ihre Kritiker, die Figuren stereotyp, ohne Entwicklung und ganz den Normen des englischen Mittelstandes verschrieben, bis hin zum Rassismus. Ende der 50er Jahre kam es daher zum Blyton Ban. Ihre Werke wurden nicht mehr verlegt und verschwanden aus den Bibliotheken. Doch dann, ganz allmählich, tauchten sie wieder auf, bearbeitet und verjüngt. Man hatte Eingriffe vorgenommen, hat Stereotypennamen und Ausdrücke verändert, also hieß es nicht mehr Zigeuner wie in den früheren Versionen, sondern das fahrende Volk und so weiter. Und auch die Pädagogik wurde angepasst, nicht? Die Lehrerin schlugen also nicht mehr einfach auf die Kinder ein oder verteilten Ohrfeigen, sondern ließen es dann bei Beschimpfungen und Ermahnungen bewenden. Die Blyton-Statistik heute, über 750 Bücher, mehr als 500 Millionen Exemplare weltweit, einige verfilmt oder als TV-Serie vermarktet. Und es erscheinen immer neue. Enid Blyton ist zwar 1968 gestorben, doch die Marke bleibt lukrativ. Die Rechteinhaber lassen einige Serien fortsetzen, moderne Geschichten über Hanni und Nanni oder die fünf Freunde, so erfolgreich wie die alten, weil sie, so Professor Otto Brunken, gewisse Mechanismen bedienen, die Kinder schon aus den Märchenerzählungen wissen, nicht? Es fehlen natürlich völlig die archetypische und auch die psychologische Tiefendimension des Märchens. Aber nach außen hin und für Kinder erkennbar sind es gewisse Muster. Und das ist, was das für Kinder interessant macht und wahrscheinlich auch noch lange interessant bleiben lässt. Trotz der modernen Konkurrenz, die sie oft in ganz andere Weiten entführt, in die Vergangenheit oder bis zum Mond, mögen Kinder Enid Blyton immer noch. Bis sie, etwa mit 11, 12 Jahren, ihre kleine Welt verlassen und in andere eintauchen. In die von Harry Potter vielleicht oder die der Tribute von Panem. Schade, schade, jammer schade, krächzte Kiki, der wie üblich das letzte Wort haben musste. Schuhe abputzen und Tür zu. Lang lebe die Königin von England! Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de